Feminine und maskuline Kulturen. Nicht nur in der Sprache geht der Wandel von Frauen aus, sondern oft auch in der Moral, wie der niederländische Sozialpsychologe Geert Hofstede schon in den frühen 70er Jahren feststellte. Damals war Hofstede noch Angestellter bei der Firma IBM, mit deren Großrechnern er eine der größten kulturvergleichenden Studien seiner Zeit durchführte. Er wertete über 100.000 Fragebögen aus, mit denen er Kulturen in 5 Dimensionen verglich: Machtgefälle, Autorität, Kollektivismus, Schutz vor Unsicherheit und gelebte Werte. Die Ergebnisse zeichneten ein Bild von Lebensweisen und moralischen Vorstellungen auf der ganzen Welt. Sein Ansatz war zwar methodisch nicht so rigoros wie heutige Untersuchungen, wurde aber inzwischen in weiten Teilen bestätigt. Durch die Schablone der 6 Prinzipien betrachtet, hat Hofstede konservativ-kollektivistische und progressiv-individualistische Kulturen gegenübergestellt. In konservativen Kulturen ist das Machtgefälle zwischen Eltern und Kindern und zwischen Männern und Frauen groß. Autorität und Kollektivismus haben einen hohen Stellenwert und die Menschen vermeiden Unsicherheit und Vielfalt. In progressiven Kulturen dagegen ist das Machtgefälle zwischen den Menschen kleiner. Das Leben ist individualistischer und die Menschen können Unordnung und Mehrdeutigkeit eher ertragen.